course, the seminar, the question about Smith Wigglesworth. Hier eine Frage zu Smith Wigglesworth. Hast du eine Referenz zu der Prophetie, die er gemacht hat? Ja, die habe ich. Ich bringe sie morgen mit. Es ist ein Buch, das ich hier gekauft habe. So, es ist von einem Mann namens Cole Stringer über Wigglesworth. Dieses Buch ist es. Aber da gibt es noch anderes Material. Ihr kennt vielleicht die Prophetie, die er David DePlessy gegeben hat, über die charismatische Erneuerung, die beginnen soll. Ich arbeite zusammen mit der AFM, der Apostolic Faith Mission, die Dr. Lake 1908 begonnen hat. Ich hatte Zugang zu ihren Archiven, habe da eine Menge Material herausgeholt, das wir dann auch noch veröffentlichen werden. Es sind gute Sachen dabei. It's some neat stuff. Really, all it takes is we just got to get back to our roots. Wirklich, alles, was wir manchmal brauchen, ist, dass wir zu unseren Wurzeln zurückgehen. Wisst ihr, früher oder später seid ihr es leid, von diesen alten Burschen zu lesen und fangt an, Dinge zu tun, über die es sich zu schreiben lohnt. Ich möchte lieber ein Leben leben, das wert ist, ein Buch darüber zu schreiben, als Bücher zu lesen, in denen es um solche Menschen geht. Wir werden das hier schnell beantworten, dann zeige ich euch etwas und dann gehen wir in die Lehre. Wir gehen zum 1. Korintherbrief. Wir werden das Thema zwar nicht im Speziellen behandeln, aber kommen ganz nah daran. Denn dies ist kein Seminar über Gaben. Ich möchte einfach nur die Frage zu Gaben beantworten. Und der Grund, warum ich das ist, weil das nicht ein Seminar über Gifts ist. Also deshalb werde ich eine Frage über Gifts antworten. So, let's see here, where am I at? Yeah, okay. Says, hier heißt es, Bruder Curry, danke für deine Lehre. Ich habe mehr Heilung gesehen als jemals zuvor. Gut. Wie kann ich meine Effektivität steigern, die Kraft Gottes freizusetzen? Und die andere Frage ist, wie erklärst du 1. Korinther 12, 3 bis 11, besonders die Verse 9 und 11? Also, 1. Korinther 12 ab Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Zunächst einmal, ist eure Bibel eine gute Bibel? Also ist die Übersetzung genau? Denn es gibt ungenaue Übersetzungen. Also, wenn man genau sein möchte, stellt man fest, dass das Wort Gaben kursiv geschrieben ist. Denn es steht nicht im griechischen Original. Paulus hat also nicht geschrieben geistliche Gaben, sondern er schrieb Geistliches und meinte geistliche Aktivitäten. Benutzt das Wort Gaben nicht, es sei denn, du siehst, dass es im Text steht. Don't use the word gift unless you see the word gift there. Okay? Now, verse 2. Vers 2. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Also hier wird das erste Mal von Gaben geredet. Es heißt hier Verschiedenheiten von Gaben. Wir wissen, dass es in diesem Kapitel um 9 Gaben geht. Ich bin damit gesegnet, dass ich einige Jahre unter Dr. Lester Sumrall arbeiten durfte. Er wird allgemein als eine der größten Autoritäten zum Thema Geistesgaben angesehen. Ich hatte viel Zeit, mit ihm darüber zu sprechen, und das prägte mein Verständnis der Gaben. Auch die praktische Umsetzung kommt daher, also was wir tun und wie wir die Wirkung sehen. Es gibt also Verschiedenheiten von Gaben, aber nur einen Geist. 1. Korinther 12 sind 9 Gaben aufgelistet. Manche haben das aufgeteilt in 3 Gruppen von je 3 Gaben. Doch ich möchte euch noch mehr zeigen. Es gibt also Verschiedenheiten von Gaben, aber denselben Geist. Und Verschiedenheiten von Diensten, aber nur einen Herrn. Und Verschiedenheiten von Wirkungen. Also, es gibt 9 Gaben, die du nehmen kannst und mit 3 multiplizierst. Denn jede der 9 kann in verschiedener Vielfalt und in verschiedenen Diensten und in verschiedenen Wirkungen ausgeübt werden. In differences of administrations, how they're administered, and diversities of operations of actually how you operate in them. Right? Now, again, this isn't a seminar on gifts. Nochmal, das ist kein Seminar über Gaben. Aber hier in Vers 7 heißt es, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wenn wir hier von Gaben reden, dann denkt jetzt nicht an Gabe als die Eigenschaft einer Person. Erstens ist eine Gabe ein Geschenk für jemand anderen. Dieses Geschenk hast momentan du bekommen, aber du sollst es einem anderen geben. Zweitens, dieses Geschenk ist eine Manifestation des Geistes. Es ist kein Ding. Es ist, wie der Geist sich zeigt. Es heißt hier, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch das Geist das Wort der Wahrheit gegeben. Beachtet, dass es hier nicht heißt, die Gabe des Wortes der Weisheit, obwohl das nicht unbedingt falsch wäre. Aber das steht hier nicht. Sondern der Geist manifestiert sich durch ein Wort der Weisheit. Üblicherweise geht es hier um ein prophetisches Wort, das jemand bekommt. Die Gabe der Prophetie hat nichts mit Vorhersagen zu tun. Die Gabe der Prophetie sagt dir nicht, dass etwas geschehen wird. Wir nennen das häufig Prophetie, aber tatsächlich ist das ein Wort der Erkenntnis, das uns etwas über die Zukunft sagt. Prophetie hat eine klare Definition. Es tröstet, es ermahnt, es baut auf. Es sagt nicht immer etwas voraus. Prophecy is specific. It comforts, it exhorts, and it edifies. Right? It does not foretell. Right? Okay. Again. All right. I'm not doing a seminar on gifts. Don't have time. Okay, wir machen kein Seminar über Gaben. Dazu haben wir nicht die Zeit. Ich versuche einfach ein paar Punkte festzuklopfen. Und zu einem anderen das Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Das Wort der Erkenntnis ist der Logos. Es ist das Wort, es ist kein Rhema. Es ist ein besonderes Wort aus Gottes Wissen. Es ist nicht alles, was Gott weiß, aber es ist etwas, was du auf keine andere Weise wissen könntest als durch den Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber die Gaben der Heilung. In der King James Übersetzung heißt es Heilung. Im Griechischen sind aber beide Worte im Plural. Gaben der Heilungen. Hier steht nicht Gabe der Heilung, sondern Gaben der Heilungen. Dr. Summerall sagte häufig, nach seiner Erfahrung und seinem Bibelstudium gäbe es vermutlich so viele Gaben der Heilungen, wie es Probleme gibt, die geheilt werden müssen. Mit anderen Worten, wir denken häufig etwas wie, diese Person hat eine Gabe zur Heilung von Krebs. Nun, nicht wirklich. Immer wenn sich eine Heilung manifestiert, dann ist es ein Geschenk an diese Person, eine Manifestation des Geistes, der sich durch dich gezeigt hat. Versteht ihr? So every time you can have a whole lot of fireworks, firecrackers. Okay? Stell dir eine Reihe Silvesterknaller vor, die vor dir liegen. Immer wenn du einen davon zündest, ist das ein Ereignis, das nur einmal passieren kann. Es kann nicht noch einmal geschehen. Du sagst vielleicht, doch, das kann noch mal passieren. Ja schon, aber nicht mit diesem Knaller. Der ist verbraucht. So sind auch die Gaben. Du kannst eine Gabe der Heilung haben und das ist dann ein Geschenk für diesen Moment. Und wenn die Heilung eingetreten ist, ist das Geschenk verbraucht, denn es hat sich manifestiert. Right? So if you have a you can have a gift of healing and it but it will be a gift for that moment. Right? And when it's over that gift is gone. Also geh mal von der verbreiteten Verwendung des Wortes Gabe weg und denk einfach an Manifestationen des Geistes. Stellt euch mal vor, ich gehe zu dir, schaue dich an und sage, hier, ich schenke dir $5. Und dann sehe ich jemand anderen und sage, hier, ich habe ein Buch, das ich dir schenken will. Und ein anderer fragt mich, hast du einen Stift für mich? Ja, okay, hier. Das sind Geschenke, Gaben. Und jedes Geschenk ist für ein Bedürfnis, das jemand anders hat. Und die Gabe ist gar nicht das Wichtigste, sondern wichtig ist, dass die Gabe eine Manifestation meines Willens war, deiner Not abzuhelfen. Versteht ihr? Das ist es, was Gaben sind. Es sind Manifestationen des Geistes, um dir Gottes Willen zu zeigen, dass er dir in deiner Not helfen will. That's what gifts are. They are merely manifestations of the Spirit to show you God's willingness to meet your need. So don't think in terms of I have this gift, I have that gift, I have this. Also denk nicht in Begriffen wie, ich habe diese Gabe, ich habe jene Gabe. Denn das Problem dabei ist, dass du jemanden treffen könntest, der zwar eine Gabe braucht, aber es ist nicht diejenige, die du hast. Also musst du ihn zu jemand anderem schicken. Tatsächlich sagt die Bibel aber, gib jedem, der dich bittet. Also solltest du in der Lage sein, jedem zu geben, wie er es braucht. Denn es geht gar nicht um dich. Es geht darum, dass du Jesus repräsentierst, der allen Menschen geben möchte, was sie brauchen. Aber es geht ja um die Verse 9 und 11. Da sind wir fast angekommen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Das Wort besonders bedeutet für jede Person in bestimmter Weise. Wie er will, bedeutet wörtlich, dass es sein beständiger Wunsch ist, zu geben. Es heißt nicht, dass er willkürlich oder nach Laune gibt, sondern es ist wie bei der Begegnung Jesu mit dem Aussätzigen, der sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ihr erinnert euch an den Aussätzigen in Matthäus 8. Er kam zu Jesus und sagte, du kannst mich reinigen, wenn du willst. Und Jesus sagte zu ihm, ich will, sei gereinigt. Er sagte nicht, ich überleg's mir, wir sprechen nachher nochmal drüber. Wenn du dir das Wort im Griechischen anschaust, findest du das Wort telo. Und das bedeutet wörtlich, es ist mein Wunsch. In der griechischen Sprache gibt es verschiedene Zeitformen und verschiedene Möglichkeiten, ein Wort zu schreiben. Man kann einen ganzen Absatz in einem Wort ausdrücken. Also als er sagte, ich will, sagte er nicht nur, ich werde es tun, sondern auch, es ist mein Wille, es ist mein Wunsch, es ist, wer ich bin, es ist Ausdruck meines Wesens. So when he said, I will, he wasn't just saying, I'm going to do it, he was saying, it is my will, it is my desire, it is who I am, it's who, it is an expression of my nature. Now, also the tense of the word, especially there, is in the present tense. Das Wort steht hier Präsens, was bedeutet, es ist dauerhaft, es ist ständig, es ist jetzt und immer. Mit anderen Worten, er sagt nicht nur, ich werde es tun, sondern auch, ich möchte das immer tun. Ich werde das immer tun, denn es ist mein Wesen, alle zu heilen. Das alles steckt in diesem einen Ausdruck, ich will, alles davon. Also wenn du das verstanden hast, bedeutet der Vers, der jedem besonders austeilt, wie er will, Folgendes. Es heißt nicht, dass er austeilt, wenn er Lust dazu hat. Es heißt, er tut es, weil er immer geben möchte. Er will immer dein Bedürfnis erfüllen und deine Not lindern. Wir haben schon darüber gesprochen, auch über die anderen Dinge, und ihr habt ein paar richtig gute Fragen dazu gestellt. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil wir thematisch in das andere Seminar kommen und vom DHT abweichen. Hier ist eine Frage dazu. Alle Gläubigen sind der Meinung, dass wir die Unannehmlichkeiten, die der Teufel verursacht, hinnehmen müssen. Also ich gehe mal davon aus, dass du dich nicht mit dem Teufel eingelassen hast. Wenn wir die Möglichkeit haben und ich die Zeit finde, kann ich euch Schriftstellen geben. Epheser, Petrus und 1. Johannes. In 2. Petrus steht, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Wenn du deinem Glauben Tugend und Erkenntnis hinzufügst, wirst du niemals straucheln. Du wirst nie träge oder unfruchtbar in jedem guten Werk sein und du wirst nie straucheln. Das ist ein Versprechen. Wenn du nicht straucheln willst, dann tu diese Dinge. Und wenn du strauchelst, dann hast du diese Dinge nicht getan. That right there is a promise to tell you, if you don't want to fall, you do those things. So if you fall, it's because you haven't done those things. Right? Now, in Peter, he says that by these Petrus sagt, dass wir durch diese kostbaren Versprechen Teilhaber des göttlichen Wesens werden. Und er sagt, dass wenn du diese Dinge tust, du stehen bleiben kannst und nicht fallen wirst. Wenn wir zu Epheser 6 gehen, spricht Paulus über die Waffenrüstung und er spricht über die verschiedenen Rüstungsteile und an einer Stelle sagt er, vor allem ergreift das Schild des Glaubens, nicht wahr? Wir wissen, dass die Errettung wichtig ist, aber Paulus betont, vor allem nehmt das Schild des Glaubens. Mit anderen Worten, nachdem er all die anderen Dinge erwähnt hat, sagt er, das ist alles gut und wichtig, aber vor allem nehmt das Schild des Glaubens, mit dem ihr fähig sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Whereby you will shall be able to quench all, right, the fiery darts. Ihr seid in der Lage, es zu tun. Ihr könnt es tun. Ihr werdet es tun. Was sagt euch das? Das heißt, dass wenn du dein Schild des Glaubens aufnimmst, dann kann kein feuriger Pfeil dich auch nur berühren. Verstehst du? Er wird dich niemals berühren. Das Glaubensschild ist etwas Besonderes. Wenn du dich für Geschichte interessierst, weißt du, dass die meisten Schilde damals aus Holz waren. Und Paulus redet über feurige Pfeile und über das Schild des Glaubens. Er redet davon, ein hölzernes Schild hochzuhalten. Und die feurigen Pfeile bleiben in diesem Schild stecken und das Schild löscht das Feuer. Nun, manche von euch wissen, dass Holz brennen kann. Aber in der Nacht vor dem Kampf taten die Soldaten die Schilder in Wasser. Die Schilder sogen das Wasser auf und waren am nächsten Tag zwar schwerer, aber wenn brennende Pfeile das Schild trafen, sorgte das Wasser dafür, dass die Flammen gelöscht wurden. Der Schlüssel hier ist, denn wir wissen ja, dass es um das Schild des Glaubens geht, und wie bekommst du Glauben? Indem du das Wort hörst, indem du vom Wasser des Wortes gewaschen bist und indem du es in dich aufsaugst, kommst du an eine Stelle, an der dein Schild jeden feurigen Pfeil auslöschen wird, sodass dich nichts Böses berühren kann. Ich gebe euch drei Schriftstellen, um an diesen Ort zu kommen. In 1. John, er sagt, dass wenn du dieses Belief in dir, im ersten Johannesbrief heißt es, dass wenn du den Glauben hast, dass Jesus wiederkommt, dann wirst du dein Herz reinigen. Manche von euch wissen, dass Gott hält, was du ihm zutraust, stimmt's? Gott hält, was immer du ihm zutraust. Und die Bibel macht diese erstaunliche Aussage. Und das, wenn du diese Hoffnung in dir hast, dass du dich selbst bewahrst. Hört ihr das? Du bewahrst dich selbst. Wir wissen, dass Gott dich bewahrt, aber wenn du diese Hoffnung in dir hast und du dich reinigst, dann wirst du dich selbst bewahren. Also, wenn du dich bewahrst und das Schild des Glaubens nimmst und dir dann die drei Schriftstellen, die ich euch gerade gegeben habe, in 1. Johannes, in Petrus, in Epheser, anschaust, seht ihr, wie ihr leben könnt, ohne je zu straucheln. Tatsächlich ist das der Wortlaut im 1. Johannesbrief. Ich habe es nicht zu Ende zitiert. Dort heißt es, er bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wer von euch möchte an einem Ort leben, wo der Böse ihn nicht berühren kann? Das ist der Ort, wo du leben solltest. Und das ist kein hoher und vornehmer Ort, an den du erst kommen musst. Das sollte immer dort sein, wo du lebst. Du solltest nicht unter der Furcht leben, dass, wann immer du etwas für Gott tust, der Feind kommt und auf dich einschlägt. Wie oft sagen wir, nun, ich muss irgendwas richtig machen, denn ich habe die ganze Hölle gegen mich. Benutz niemals den Teufel als Zeugen dafür, dass du etwas richtig machst oder nicht. Die Bibel sagt euch, ob ihr richtig handelt oder nicht. Ihr braucht den Teufel nicht, um das herauszufinden. Bewahre dich selbst und der Böse kann dich nicht anrühren. Du kannst an einem Ort leben, wo Krankheit und Schwäche und Sünde dich nicht berühren können. Manche sagen jetzt, wenn irgendjemand sagt, er sündigt nicht, dann ist es ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Okay, aber darüber spricht diese Stelle nicht. Johannes sagt, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Nicht, wenn ihr sündigt, sondern falls ihr sündigt. Sünde ist eine Entscheidung. Versteht ihr? Fangt an, darüber nachzudenken. Sin is a choice. You understand? See, you really started thinking about this. We'll talk about this too. We'll tie this together. It's pretty amazing. Es ist schon erstaunlich. In der Kirche bringen wir sehr häufig Sünde und Krankheit zusammen. Zwar sind sie nicht vollkommen verbunden, aber man kann sich um beide gleichzeitig kümmern. Und das Erstaunliche ist, dass wir einerseits sagen, ich kann nichts dagegen machen, dass ich krank werde. Ich versuche ja gar nicht krank zu werden. Aber andererseits wissen wir ganz klar, dass wir nicht in Sünde fallen müssen. Stimmt's? Wir müssen nicht in der Sünde leben. Wir sollen nicht in der Sünde leben. Sünde soll keine Macht über dich haben. Du solltest frei von Sünde leben. Denn er kam, um uns von unseren Sünden zu retten. Nicht in unseren Sünden, von unseren Sünden. Und so, you don't just say, well, I fell into sin. No, you didn't fall into nothing. You walked into it. Viele Christen sagen, ich bin gerade in Sünde gefallen. Nein, du bist nicht gefallen, du bist hineingegangen. Du wusstest doch, was du tust. Und das ist es, was es hauptsächlich zur Sünde macht. Begreif das, du musst nicht in Sünde leben. Du musst nicht krank sein. Und bis du nicht beides hast, kommst du aus keinem raus. Also musst du Krankheit hassen, du musst Sünde hassen, du musst beides hassen, denn das ist die Botschaft. Das ist es, was Johannes schreibt. Das ist die Botschaft, die ihr von uns von Anfang an gehört habt, dass Gott Licht ist und keine Dunkelheit in ihm ist. Und trotzdem glaubt ein großer Teil der Gemeinde, dass Gott etwas Dunkles in sich hat. Man glaubt, er habe einen verborgenen Willen und will manchmal, dass du krank bist, damit er dich etwas lehren kann. Aber Jesus hat für deine Sünde bezahlt und zur gleichen Zeit hat er für deine Krankheit bezahlt. Und wenn Gott tatsächlich manchmal möchte, dass du krank bist, um dich etwas zu lehren, dann will er vielleicht manchmal auch, dass du in Sünde lebst. Ich denke, hier ist niemand, der das behaupten würde. Ihr müsst beides hassen. Wir werden im weiteren Verlauf des Seminars noch darüber sprechen. Das Stichwort anfachen. Wie erkennen wir, dass wir die Gabe angefacht haben? Unterscheidet hier zwei Worte, anfachen und aufbauen. Wenn du die Gabe anfachst, die schon in dir ist, dann geht es nicht um eine der neuen Geistesgaben. Paulus schreibt nicht, fache eine Gabe an, er sagt, fache die Gabe an, die in dir ist. Und immer wenn er sagt, die Gabe in dir, dann bezieht sich das auf die Gabe des Heiligen Geistes. Also was du anfachst, ist nicht eine Gabe, sondern die Gabe des Heiligen Geistes selbst, den du in dir hast. Also du fachst sie an und das kannst du auf verschiedene Weisen tun. Eine gute Möglichkeit ist, in Zungen zu beten, eine andere, das Wort zu lesen, eine andere, das Wort zu verkünden. Ich hoffe, ihr werdet selbst angefacht, wenn ihr predigt. Denn wenn du nicht angefacht wirst, dann wird niemand, zu dem du predigst, angefacht. Es ist wie bei John Wesley. Er wurde gefragt, wie er so große Menschenmengen anzieht. Und er sagte, ich setze mich selbst in Brand und die Leute kommen, um mich brennen zu sehen. Also, was wir erkennen müssen, ist, dass du dich selbst anfachen kannst, indem du zu dir sprichst. Tatsächlich sagt die Schrift sogar, erbaut euch auf in eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Es gibt also Aufbauen und Anfachen. Anfachen ist für einen Notfall, für eine Krise, für den Moment. Und Aufbauen ist für die Instandhaltung. Du solltest kein Anfachen brauchen, wenn du aufgebaut bist. Wenn du aufgebaut bist, solltest du auf diesem Niveau sein. Sagen wir, du bist hier und du triffst auf ein Problem, dann musst du über das Niveau angefacht werden, auf dem du bist, um das Problem zu lösen. Und für gewöhnlich fällt es wieder zusammen, denn du bist nur bis dahin aufgebaut. Stell dir aber vor, du wärst so weit aufgebaut, dass du niemals angefacht werden müsstest. Und das nennen wir häufig Erweckung. Wenn du über das hinaus angefacht wirst, was du aufgebaut hast, nennen wir das Erweckung. Das ist keine Erweckung. Es zeigt nur, wie weit du zurücklagst. Ich mag William Booth. Er sagte, ich warte nicht auf eine Bewegung Gottes. Ich bin eine Bewegung Gottes. Ich sage euch, auch ich warte nicht auf eine Erweckung. Ich bin Erweckung. Ich lebe erweckt, ich bleibe erweckt. Ich sage euch, das Beste, was ihr jemals tun könnt, ist, Verantwortung für Menschen zu übernehmen. In dem Moment, in dem du Verantwortung für Menschen übernimmst, stellst du fest, dass du dir keinen Tag frei nehmen kannst. Du kannst es dir nicht mehr erlauben, aufzuwachen und gleichgültig gegenüber Gott zu sein. Ich lebe auf die Weise, auf die ich leben will. Ich trinke allen Alkohol, den ich trinken möchte. Ich rauche so viel Dope, wie ich rauchen möchte. Und wisst ihr, was das heißt? Ich trinke nicht und ich rauche nicht. Warum? Weil ich nicht möchte. Ich habe was viel Besseres gefunden. Das muss ich im Glauben sagen, denn ich habe niemals Alkohol probiert, niemals geraucht, ich weiß nicht, wie es ist. Aber ich weiß, dass ich so lebe, wie ich leben möchte. Wisst ihr, vor einiger Zeit, als ich begann, solche Treffen abzuhalten, in den ersten paar Sitzungen, habe ich erstmal sichergestellt, dass jeder gerettet war. Denn es bringt dir nichts, wenn du lernst, die Kranken zu heilen, wenn du nicht gerettet bist. Du kannst nicht Leute heilen und dann selber in die Hölle gehen. Also, an einer Stelle willst du festmachen, dass alle gerettet sind. Wenn ihr ein paar Jahre zurückdenkt, gab es diese Sache, die Heiligung genannt wurde, was bedeutet Trennung von der Sünde und Zuwendung zur Heiligkeit. Was hieß, geh weg von der Sünde hin zur Heiligkeit. Ich rede nicht von Gesetzlichkeit oder Kleidungsstil oder sowas. Ich sage nur, dass in den frühen Tagen, wenn die Menschen gerettet wurden, der nächste Schritt die Heiligung war. Und dann knieten sie sich vor den Altar und beteten, bis ihr Begehren nach Sünde gebrochen war. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr kennen. Jetzt werden wir gelehrt, dass das Verlangen nach Sünde immer bleiben wird und man einfach widerstehen muss. Dass es normal sei, zu fallen und dann musst du wieder aufstehen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wer von euch will ein Auto kaufen, was noch nicht abbezahlt wurde? Niemand will ein Auto kaufen, an dem noch jemand anderer Besitzrechte hat. Warum glaubt ihr, würde Gott sowas wollen? Gott will keine Besitzansprüche eines anderen auf dir. Er will nicht, dass der Teufel zu ihm kommt und sagt, Moment mal, ein Stück von ihm gehört noch mir. What makes you think God does? God didn't want you with a lien on it. You understand? He wants you with a clean title. He didn't want the devil to come calling on you anytime and say, wait a minute, I got a piece of him. Er will, dass du frei bist. Du sollst vor Gott und Menschen stehen und sagen können, versuch's doch, Satan, ich gehöre dir nicht mehr. Der Böse kommt und rührt mich nicht an, denn ich gehöre vollkommen Gott. Da ist kein Raum in mir für den anderen. Aber um das zu tun, musst du lernen, die Sünde zu hassen. Und du musst lernen, Krankheit zu hassen. Du musst lernen, Sünde zu hassen. Du musst lernen, Krankheit zu hassen. During the time we had a break here, I was talking to somebody. In der Pause habe ich mit jemandem gesprochen, der Metall im Nacken hat. Ich zeige euch ein Foto von Metallstücken auf einem Podest. All das Silbrige hier sind 3 Pfund chirurgisches Metall. Es war im Rücken und im Rückgrat eines Mannes. Er kam in einen Abendgottesdienst, sie legten die Hände auf ihn, er ging nach Hause, ging schlafen, wachte am nächsten Morgen auf und das hier lag in seinem Bett. Er wusste nicht, wie es dahin gekommen war. Amen, amen. They didn't know how it got there, but the doctor that put it there, they went and got checked. Er ging zu dem Chirurgen, der es eingebaut hatte, um Klarheit zu haben. Der Arzt konnte das nicht erklären, aber sagte, das ist das Metall, das ich eingebaut habe. Sie fanden es im Bett, wo Gott es herausgenommen hatte. Wer du auch bist, für dessen Nacken ich gebetet habe, ich erwarte, dass es dann auch in deinem Bett oder irgendwo anders liegt. Also sei nicht überrascht. Very quick here. Das habe ich gerade gefunden. Das ist das erste Mal, dass ich den DHT gelehrt habe, bei jemandem zu Hause in Asheville, North Carolina. Es ging über eine Woche, 200 Teilnehmer, und ich musste für alle beten. 40 Leute mit Krebs im Endstadium, alle 40 wurden geheilt. Von den 200 weiß ich von keinem, der nicht geheilt wurde. Das war vor 10 Jahren, das erste Mal, als wir es gehalten haben. Die andere Sache, über die ich gesprochen habe, ist meine Tochter. Now the other thing is, as we talk about, y'all may have heard me talk about my daughter. Das ist ihr Grabstein. Das Grab liegt in McKinney, Texas. Nachdem sie gestorben war, haben wir sie dort begraben. Hier stehen noch viele Fakten drauf. Wir fingen mit dem DHT an. Ich sage noch was zum Hintergrund. Wir haben 1978 angefangen. Wenn ich du wäre und ich hätte mich vorher nie gehört, würde ich wissen wollen, warum ich zuhören sollte. Zuerst, wenn ich keine Resultate bekäme, würde ich nicht erwarten, dass ihr mir zuhört. Und das wäre für mich der einzige Grund, jemandem zuzuhören, dass er Resultate erzielt. Allerdings, wenn nur ich Ergebnisse bekäme, aber diejenigen, die mir zuhören, nicht, dann wäre es also eine Salbung oder eine Gabe. Aber das Wunderbare ist, dass die Leute, die wir trainieren, die gleichen Ergebnisse bekommen wie wir und bessere. Amen? And the beauty of it is, now see, if I got results and everybody listening to me didn't, then obviously it would be an anointing or a gift. But the fact is, the people we train get the same results and in some cases better results. Amen? Well, that means that we're not basing this off of a gift. Das heißt, wir verlassen uns hier nicht auf eine Gabe. Wir verlassen uns auf das Wort Gottes, auf Markus 16. Hauptsächlich auf Markus 16. Die Gläubigen werden ihre Hände auf die Kranken legen und ihnen wird es besser gehen. Dazu noch 2 Anmerkungen. Erstens, das ist keine Garantie für sofortige, wunderhafte Heilung. Ich sage nicht, dass das gar nicht passiert, ich sage nur, dass du nicht davon ausgehen solltest. Wann immer wir dienen, glauben wir immer für sofortige Wirkung. Und so gehen wir auch dran. Wir wollen es sofort. Aber Markus 16 sagt nicht, dass du deine Hände auflegst und die dann sofort geheilt sind. Es heißt, sie werden gesund werden. The problem is, most Christians, when they don't see instantaneous results, they quit. Das Problem ist, dass die meisten Christen aufhören, wenn sie keine sofortige Heilung sehen. Sie denken, es funktioniert nicht und hören auf. Viele Kranke werden deswegen nicht gesund, weil die Gläubigen aufhören, im Glauben zu handeln. Ihr müsst als erstes herausfinden, was das Wort dazu sagt. Und dann hört ihr nicht mehr auf. Ihr bleibt hartnäckig. Ihr hört nicht auf. Ihr gebt nicht auf. Du hörst erst auf, wenn du die Resultate siehst, die du haben willst. Hartnäckigkeit ist alles, was du brauchst. Erinnert euch, Heilung ist ein Prozess. Übung ist ebenfalls ein Prozess. Der Prozess kann kurz sein oder lange dauern. Darüber entscheiden Glaube und Kraft. Es hängt nicht von deiner Tugend ab, sondern wie die Bibel es sagt, von Kraft, Dynamis, von explosiver, übernatürlicher, wunderbarer Kraft Gottes. Now, virtue doesn't mean your goodness, okay? It's the virtue the Bible talks about, power, dunamis, right? Explosive, supernatural, miraculous power of God. To the degree that those two, faith and the miraculous power of God, are mixed together, to that degree, you see the results. Now, wenn die beiden, Glaube und Kraft, zusammenkommen, dann siehst du Ergebnisse. Ich werde euch dazu noch einige Details geben. Meine Tochter ist 1978 geboren. Ich werde noch erzählen, wie wir in diesen Dienst hineinkamen und wie uns John G. Lake Ministries übergeben wurde. Aber ich will noch sagen, dass ich hier nicht im Namen von John G. Lake stehe. Er war ein Mensch, ein Mann Gottes. Er tat viele gute Dinge, aber er war ein Mensch. Er hing nicht am Kreuz. Wir sind nicht in seinem Namen hier. Wir sind im Namen Jesu hier. Er ist die einzige besondere Person hier. Niemand von uns ist besonders. Allein Jesus. Und er lebt in uns. Als meine Tochter geboren war, ich gehe noch ein Stück zurück, weil ich gut in der Zeit liege, also wie das passierte hier. The way all this came about is that I was actually born April 1st, 1959. Ich wurde am 1. April 1959 geboren, also bin ich 51. Ihr müsst also keine Zeit verschwenden, um das auszurechnen, dann verpasst ihr, was ich eigentlich sagen will. Ich bin also 51. Als ich geboren wurde, war meine Mutter sehr jung. Sie war 16 und mein Vater 17. Ich war das einzige Kind. Eigentlich konnte sie keine Kinder bekommen. Am 16. September 1960 war ich 17 Monate alt und wir waren bei einem Familientreffen. Mein Vater ging zu seinem Auto, um irgendwo hinzufahren, und er hatte mich nicht gesehen. Ein großes Familientreffen. Ich konnte mit 17 Monaten schon laufen. Wenn viele Leute da sind, achtet man nicht auf dich. Ich schlüpfte raus, um in das Auto zu kommen, und er sah mich nicht. Well, I snuck out, went out to get in the car, and he didn't see me. And so as I got around the back of the car, he backed out over me. Als ich hinter dem Auto war, stieß er zurück und erwischte mich mit dem Auto. Es zog mich in den Radkasten, in den Wagen. Meine Haare wurden seitlich erwischt. Mein Ohr, ihr könnt es sogar heute noch sehen, es riss mein Ohr ab. Meine Kopfhaut wurde abgerissen von dieser Seite zum anderen Ohr. Und die ganze Kopfhaut wurde von der Mitte des Kopfes über meine Augen gezogen, wie eine Maske. Mein Vater hörte, wie er etwas getroffen hatte, kam aus dem Auto und schaute darunter. Ich lag bewegungslos. Er dachte, ich wäre tot. Er rannte zurück ins Haus und schrie, ich habe unseren Sohn getötet, ich habe unseren Sohn getötet. Die Familie lief zusammen. Mein Großvater schnappte mich, anscheinend hatte ich mich bewegt, schnappte mein Ohr, packte mich in seinen Kombi und brachte mich ins Krankenhaus, das nur ein paar Blocks entfernt war. Put me in his truck and took me to a hospital which was only a couple of blocks away. Als ich dort war, es war eine kleine Stadt, jeder kannte jeden. Als ich dort war, sagte der Arzt zu meinen Eltern, bereitet euch schon darauf vor, er wird vermutlich sterben. Der Schaden ist zu groß, er wird sterben. Er ging dann, um mich zu operieren. Meine Mutter fing an zu beten. Sie war zu dieser Zeit der einzige Pfingstler dort. Es haben noch andere gebetet, aber sie war ein Pfingstler. Sie betete und sagte, Gott, wir weihen in dir, wenn du ihn leben lässt. Ich werde ihn für dich aufziehen und trainieren. Ungefähr 1,5 Stunden später kam der Arzt heraus, machte eine Pause und sagte, sieht aus, als könnte er überleben, aber dann wird er vollkommen geistig behindert sein, wird nie selbst essen, sich selbst anziehen oder irgendwas. Sie werden es tun müssen. Er ging zurück, um weiter zu operieren. Meine Mutter betete weiter. Sie sagte, Gott, das ist nicht gut genug. Wenn du ihn leben lässt, dann soll er normal sein. Ich sage jedem immer, dieser Punkt ist noch ungeklärt. Sie betete weiter. Wieder 1,5 Stunden später musste der Arzt wieder eine Pause machen. Er sagte, also, wir können bisher keine Schädigung des Gehirns feststellen, aber es ist zu früh, das zu sagen. Aber selbst wenn kein Gehirnschaden vorliegt, wird er niemals mit seinem rechten Ohr hören können und er wird keine Haare haben. Danach ging er zurück und meine Mutter betete weiter. Heute habe ich viele Haare, zurzeit sind sie kurz geschnitten. Ich kann perfekt hören mit meinem rechten Ohr, in beiden Ohren sogar. Ich habe einen annehmbaren IQ. Als ich zur Air Force ging, haben sie mich getestet. Ich musste den Test 2-mal machen, weil sie dachten, ich hätte geschummelt. Dann durfte ich mir den Bereich aussuchen und ich ging zur Security Police. Danach ging ich zur Fallschirmrettung. Ich konnte es mir aussuchen. Nachdem ich vom Wagen getroffen worden war, nahm meine ganze Familie viel Rücksicht auf mich. Alle waren sehr vorsichtig, denn ich war das einzige Kind. Meine Eltern schickten mich nicht gleich zur Schule. Es brauchte 172 Stiche, um alles wieder zusammenzubringen. Sie nähten das Ohr wieder an, ihr könnt die Narbe noch sehen. Sie waren immer sehr vorsichtig mit mir. Mutter behielt mich zu Hause, Vater arbeitete nachts. Meine Mutter lehrte mich lesen mit der King James Bibel. Zuerst las sie mir zum Einschlafen vor, dann zeigte sie mir, wie ich die Bibel lesen konnte. Dann las ich ihr vor. Zum Einschlafen las ich ihr immer etwas aus der Bibel vor. Neulich sagte meine Mutter, dass ich jetzt andere Leute zum Einschlafen bringe, indem ich ihnen etwas aus der Bibel vorlese. Und über die Jahre stellte ich fest, dass ich mich an vieles erinnern konnte, weil ich es gelesen hatte. Und was du niederschreibst, erinnerst du noch besser. Über die Jahre gebrauchte Gott meine Mutter, um mir viele Schriftstellen beizubringen. Später erinnerte ich mich an Schriftstellen, von denen mir gar nicht klar war, dass sie in der Bibel stehen. Als ich dann 9 wurde, ging ich von unserem Haus über die Straße in die kleine Kirche, eine Kirche des Nazareners. Meine Eltern arbeiteten gerade. Der Pastor gab den Altarruf und ich ging nach vorne und übergab mein Leben Jesus Christus. Ich wusste, Gott ist bei mir, das wusste ich schon lange, denn er hatte mich sehr oft bewahrt. Als ich 17 wurde, war ich beim Militär und blieb dort einige Zeit. Ich las wieder in der Bibel und studierte sie sehr genau und stellte fest, dass Gott mich zum Predigen berief. Das waren nicht meine Pläne, nicht mein Ziel. Ich wollte Vollzugsbeamter werden. Jetzt bin ich zertifizierter Strafvollzugsbeamter des Staates Texas, habe in den Gefängnissen gearbeitet, denn da wollte ich hin. Dann ging ich zur Fallschirmrettung der Air Force Special Operations. Also mein Leben war durchgeplant. Doch Gott sagte, du wurdest mir geweiht, als du 17 Monate warst. Ich will dich. Und ich sagte ihm, ich bin Zeitsoldat, ich komme hier nicht raus. Wenn du mich rauskriegst, dann werde ich gehen und predigen. Well, 10 days later. 10 Tage später kamen sie zu mir und sagten, Sie haben zu viele Leute in diesem Bereich. Ich könnte in einen anderen Bereich wechseln oder Sie könnten mich ehrenhaft entlassen, bei voller Vergütung. Ich nahm also meine Papiere und ging. Zu dieser Zeit war ich eigentlich noch ein Südstaatenbaptist, so war ich geprägt. Ich wusste, dass Gott heilen konnte, ich wusste, dass er manchmal heilte, ich wusste nur nicht, wie ich ihn dazu bringen könnte, es zu tun. Zu dieser Zeit praktizierte und lehrte ich Kampfsport. Ich begann damit, als ich aus der Armee rauskam. Ich wusste, dass ich predigen sollte, aber wo sollte ich anfangen? Ich tat, was immer ich konnte, Zeugnis geben und so weiter, aber niemand fragte mich, ob ich predigen wollte. Also lehrte ich Kampfsport, um etwas zu verdienen. Ich besuchte einen Schüler, der mit meiner Schwester befreundet war. Dort traf ich meine zukünftige Frau. 6 Monate später waren wir verheiratet. Ein Jahr später hatten wir unser erstes Kind. In der Schwangerschaft war alles perfekt. Wir hatten keine Probleme. Als Erika geboren war, sie hatten damals mehrere Ultraschallaufnahmen gemacht und hatten keine Probleme gesehen. Aber in der Minute, als sie geboren wurde, konnten wir sehen, dass sie einen Tumor in der Zunge hatte, ungefähr von der Größe meiner Faust. Es sah sehr schrecklich aus. Es war ein Angiomatumor. So ein Tumor besteht aus vielen Blutgefäßen, die alle ineinander gewickelt sind, wie ein Ball aus Wollfäden. Sie hängen an einem großen Blutgefäß und wenn du hineinschneidest, verblutest du. Cut it out, they would bleed to death. Doctors told us if we lived ever lived more than 5 minutes away from a hospital, if she cut her tongue, she'd bleed to death. Die Ärzte sagten uns, wenn ihr weiter weg als 5 Minuten vom nächsten Krankenhaus wohnt und sie ihre Zunge verletzen würde, dann würde sie verbluten. Wir würden nichts mehr tun können. Einige Male verletzte sie tatsächlich ihre Zunge. Wir packten kalte Waschlappen darauf, beteten in Zungen und fuhren ins Krankenhaus. Dreimal passierte das und immer wenn wir beim Krankenhaus ankamen, war schon alles verheilt und sah aus wie eine alte Narbe. Wir sahen, wie Gott Wunder tat. Sobald sie geboren war, ging ich los und suchte Heilung. Ich ging zu jedem, egal wer von Heilung redete. Ich ging hin und lernte von ihm. Ich machte alles, was sie sagten. Ich besorgte mir Bücher, Tonbänder, alles. Ich suchte die Besten der Welt und hörte sie. Ich kündigte Stellen, zog um durchs ganze Land mit meiner Familie, einfach um die Wahrheit zu finden. Die Ärzte erzählten uns noch mehr. Wenn sie Zähne bekommen würde, könnte sie sich beißen und verbluten. Das passierte aber nicht. Sie bekam Zähne und aß sogar damit. Sie hatte eine Tracheotomie, damit sie atmen konnte. Meine Frau ging in eine Pflegeschule, um alles zu lernen. Erika war 6 Monate auf der Intensivstation und während dieser Zeit war meine Frau auch dort. Sie schlief dort auf 2 zusammengeschobenen Stühlen. Während dieser Zeit musste ich arbeiten gehen und kam, so oft ich konnte, ins Krankenhaus. Ich versuchte, so lange wie möglich zu bleiben. Wir mussten im Wartezimmer übernachten, weil wir sofort da sein wollten, falls was passiert. Kaum eine Nacht verging, ohne dass jemand weinend aus dem Zimmer gerannt kam, auf den Boden fiel und mit Fäusten darauf schlug, weil ihr Kind gestorben war. And I heard these mothers and sometimes fathers cursing God and saying, why did you take my baby? Why did you do that? And I didn't know truth, but I knew that that was. Wir sahen das und ich hörte diese Mütter und manchmal Väter Gott verfluchen. Sie sagten, warum hast du mein Baby genommen? Warum hast du das getan? Ich kannte die Wahrheit nicht, aber ich wusste, dass das nicht richtig war. Wir suchten weiter. Wie ich schon sagte, ich hörte die Besten, holte mir alle Lehre über Heilung. Ich hörte immer wieder über diese Männer, Smith Wigglesworth, Amy Semple McPherson, Jack Coe, A.A. Allen, John Lake. Alle waren sehr faszinierend, aber am meisten Aufmerksamkeit hatte ich für John Lake. Denn wenn jemand etwas tun kann, ist das eine Sache. Aber wenn jemand andere lehren kann, dasselbe zu tun, dann ist das etwas ganz anderes. Wenn du etwas tun kannst, dann ist es vielleicht deine Gabe. Aber wenn du andere lehren kannst, das Gleiche zu tun, dann ist es die Wahrheit. Also versuchte ich so viel über John Lake herauszufinden, wie ich konnte. Ich stellte fest, dass er bereits 1935 gestorben war. Ich machte seine Familie ausfindig, sprach mit seiner Tochter Gertrude, die damals noch lebte. Ihr Mann Wilfred Wright lebte damals auch noch. Ich versuchte, so viel wie möglich herauszufinden und sprach mit ihnen übers Telefon. Erika starb 2 Jahre nach ihrer Geburt. Am Freitag, den 13. Februar 1982. Obwohl wir Ergebnisse hatten, denn der Tumor wurde kleiner, wir gewannen, aber wir gewannen nicht schnell genug. Wir begruben sie am nächsten Tag, dem Valentinstag, am 14. Februar. Sie begruben sie sehr schnell, sie wussten nicht, was mit dem Tumor geschehen würde. Sie fragten uns, ob sie ihn abschneiden sollten, denn dann könnten sie den Mund schließen. Aber sie hatten auch Angst, dass, nachdem sie so lange tot war, es eine Schweinerei geben könnte. Wir sagten, nein, sie sollte so beerdigt werden, wie sie ihr Leben gelebt hat. Die Großmutter meiner Frau machte diese kleine Haube mit Knöpfen an der Seite. Und sie machte noch etwas, in das man ihre Zunge stecken konnte, die aus dem Mund herausschaute, denn sie konnte nicht in die Öffentlichkeit gehen. Jedes Mal glotzten die Leute sie an. Ich verstand das. Sie bekamen einen Schrecken. Wir mussten es also so machen. Und wir mussten die Zunge nass halten. Denn wenn ihre Zunge austrocknete, sprang sie auf und blutete. Meine Frau war 18, als sie Mutter wurde, und so sollte keine 18-Jährige ihr erstes Kind haben. Als Erika gestorben war und wir beim Begräbnis in McKinney, Texas, an ihrem Grab standen, fasste ich einen Entschluss und sagte zu Gott, Gott, ich habe all diese Männer angerufen, deren Lehre und deren Tonbänder ich hatte, und ich konnte keinen erreichen, nicht einen. Ich sprach mit den Sekretärinnen, mit verschiedenen anderen Leuten, aber niemand von diesen Männern wollte mit mir sprechen, was mich sehr ärgerte. Sie sprachen über Kranke heilen und Tote aufwecken, aber wenn ich genau das brauchte, waren sie nicht auffindbar, nur wenn sie mein Geld für CDs und Kassetten brauchten. Ich war unglücklich. Und an diesem Grab sagte ich, Gott, niemand war für mich da, als ich jemanden brauchte, aber wenn du mich lehrst, werde ich dieser Mann für andere sein. For the CD or not back then it was tapes, cassette tapes and stuff. So I wasn't happy. So when I stood at that grave, I said, God, there was no man for me when I needed one. But if you will teach me, I will be that man for somebody else. Well, they put that little white casket down the ground, they covered it up. Sie senkten den kleinen weißen Sarg in den Boden und deckten ihn zu. Aber ich setzte meine Suche nach Wahrheit über Heilung fort. Ich fand Gertrude und Will. Und stellte ihnen detaillierte Fragen. Ich rief sie jeden Montag an. Ich hatte eine Liste mit Fragen und Will beantwortete sie. Und die ganze Woche danach las ich in der Bibel nach und fragte mich, was tat John Lake? Was glaubte er? Wie betete er? Ich fragte nicht nach seiner Salbung, denn ich ging davon aus, dass ich das nicht erzeugen könnte. Also kümmerte ich mich nicht darum. Ich wollte wissen, was er wusste, wie er predigte, wie er betete. Was tat er? Was lehrte er diese Leute, dass sie fähig wurden, das zu tun, was er tat? 100.000 Heilungen in 5 Jahren, das ist ziemlich gut. Also, sie beantworteten die Fragen. Ich las die ganze Woche in der Bibel nach, ob ihre Aussagen schriftgemäß waren. Am nächsten Montag hatte ich wieder eine ganze Menge neuer Fragen. Also rief ich wieder an. Das ging so 7 Jahre lang, jeden Montag, von 1981 bis 1987. Meine durchschnittliche Telefonrechnung betrug $400 pro Monat. Das hatten wir gar nicht, wirklich. Wir waren pleite. Und doch brauchte ich die Antworten. Und wir taten alles, um die Telefonrechnung zu bezahlen. Wir saßen manchmal sogar im Dunkeln, aber ich konnte telefonieren. Wir suchten weiter. So, we kept searching. Well, eventually, he kept asking me all these questions. And so finally, I told him, he said, well, what's your testimony? Schließlich fragte Wilfried mich nach meiner Geschichte. Ich erzählte sie ihm. Und er fragte, an welchem Tag war dein Unfall? Ich wusste es nicht. Ich hatte meine Mutter nie gefragt. Er sagte, kannst du es herausfinden? Ich sagte, ja. Ich rief meine Mutter an und fragte, Mom, wann hat mich der Truck überfahren? Und sie sagte, wie aus der Pistole geschossen, 16. September 1960. Man erinnert sich an solche Tage. Ich rief also wieder an und sagte ihm den Tag. Er sagte, das habe ich mir gedacht. Ich fragte, was meinst du damit? Warum solltest du das denken? Und er sagte, am 24. Mai 1934, ungefähr 1,5 Jahre bevor John Lake starb, machte er eine Prophezeiung und sprach darin über denjenigen, der seinen Dienst aufnehmen und ihn weiterführen würde. Und er gab einige Kennzeichen dieser Person an. Und er sagte, in dieser Prophezeiung, er detailed, wer die Ministry picken würde, wer sie weiterführen würde und wer basically continue the ministry. And he said, and he started giving me the details of it. Well, one of the details was that this person would be born the year the country, the United States, quit growing. Well, obviously it's never quit growing. Ein Kennzeichen war, dass die Person in dem Jahr geboren werden würde, in dem die USA nicht mehr weiter wachsen würde. Der letzte US-Staat wurde 1959 hinzugefügt. Ich wurde am 1. April 1959 geboren. Und er sagte auch, dass Satan versuchen würde, diese Person zu töten. Und zwar 25 Jahre nach seinem Todestag. Er prophezeite dies ungefähr 1,5 Jahre vor seinem Tod. Er starb am 16. September 1935 und wenn man 25 Jahre dazu rechnet, kommt man auf den 16. September 1960. der Tag, an dem ich überfahren wurde. Alles passte. Und er sagte, ich schicke dir Material von John Lake. Ich habe Briefe, ich habe Fotos, ich habe Tagebücher, ich habe Reden und mehr von ihm. Das alles schicken wir dir. Wir werden dir diesen Dienst übergeben, denn du bist derjenige, der es weiterführen soll. Das war ein Schock für mich, denn ich hatte bis dahin keine echte Heilung gesehen. Und er gab mir auch eine Liste mit ungefähr 100 Namen von Menschen, die mit Dr. Lake gearbeitet hatten. Sie waren in seiner Kirche oder als Divine Healing Technician ausgebildet. Also suchte ich nach diesen Menschen, wo sie lebten und was sie machten. Die meisten von ihnen waren schon gestorben. Dann 1995 ging ich nach Houston, Texas, um Pauline Parham predigen zu hören. Weiß jemand, wer Pauline Parham ist? Ihr seid ja alle verrückt. Und wer Charles Parham ist? Pauline Parham war Charles Parhams Schwiegertochter. Er begann 1901 die Pfingstbewegung. Also ging ich, um sie predigen zu hören. Und als ich dort war, fand ich einen Namen auf der Liste. Es war jemand, der in Houston wohnte. Ich ging also in das Altenheim und fand diese 90 Jahre alte Frau und sprach mit ihr über Dr. Lake. Ich stellte ihr die gleichen Fragen, die ich jedem anderen auch gestellt hatte. Nach einiger Zeit wurde sie sehr aufgeregt, sie hatte sich sehr verausgabt und sie sagte schließlich zu mir, wenn Sie nur das Handbuch lesen würden, wären alle Ihre Fragen beantwortet. Ich sagte, das wäre toll, aber wo finde ich eins? Sie sagte, ich habe eins. You do. Mein Herz setzte fast aus. Sie haben eins? Kann ich es sehen? Sie können es anschauen, aber nicht mitnehmen, erst wenn ich gestorben bin. Ich sagte, okay, und ich durfte es ansehen und machte mir dabei so viele Notizen, wie ich konnte. Aber ich konnte nicht lange bleiben und als ich nach Hause kam, betete ich, Gott, sie ist sehr alt. Ich weiß, ihr hättet das nicht getan, aber ich brauchte Informationen. Herr, sie hat ein langes, gutes Leben geführt. Herr, sie ist schon 90. Herr, du hast uns nur 70 Jahre versprochen. Ich brauchte 2 Jahre, um sie zu Tode zu beten. Hoffnung und Gebet wirken in beide Richtungen. Also, circa 2 Jahre später starb sie und ihre Familie schickte mir das Handbuch. Und ich las es durch. Und sofort fiel mir eins auf. Ich hatte die Besten gehört und unter den Besten gelernt. Und als ich las, das war so erstaunlich. War es genau das Gegenteil von dem, was ich gelernt hatte. Von allem. Genau das Gegenteil. Deswegen sage ich Leuten immer, wenn ihr biblisch heilen wollt, nehmt alles, was ihr gelernt habt und tut genau das Gegenteil. Dann seid ihr näher am biblischen Heilen. Das klingt seltsam, aber ich sage euch, wir haben etwas, was ich die Rückwärtskirche nenne. Wir machen alles falsch rum. Es ist erstaunlich und ihr werdet es sehen, wenn wir weitermachen. Ich studierte das Handbuch und wir beteten für Leute bei uns zu Hause. Und meine Erfolgsrate ging sofort über 50%. Sofort. Nur indem ich die Art änderte, wie ich betete. Wir gingen raus und dienten an verschiedenen Orten. Ich ging ins Krankenhaus und betete für Leute. Ich ging in Altenheime und betete für Leute. Wir hatten einen Bekannten, der vom Billardspielen lebte. Ein Zocker. Der ging in Kneipen. Und wenn er von jemand hörte, der ein Problem hatte, lud er ihn ein und brachte ihn aus der Kneipe zu uns nach Hause. Sie kamen in unser Wohnzimmer. Ich betete. Gott heilte ihn. Und mein Freund ging zurück und beendete sein Billardspiel. Er selbst wurde von einer Quecksilbervergiftung geheilt. Vollkommen geheilt. Aber er war immer noch ein Zocker, der Billard spielte. Ich will euch keine neue Theologie vermitteln, ich sage nur, was passierte. Mir gefiel es auch nicht, aber ich würde nicht in Frage stellen, dass er geheilt wurde. Wir machten so weiter, beteten für noch mehr Leute. 9 Monate lang beteten wir einfach zu Hause für Menschen. Und jede Person, die zu uns kam, wurde geheilt. Zu 100%. Manchmal war es sofort, manchmal dauerte es 2 Wochen, manchmal dauerte es fast einen Monat. Manche kamen zurück und wir beteten weiter, aber jeder wurde geheilt. Es spielte keine Rolle, was sie hatten. Es spielte keine Rolle, welche Krankheit. Es spielte keine Rolle, wie lange sie es hatten. Nichts spielte eine Rolle. Nebenbei, wenn ihr Bücher mit den Reden von John Lake habt, dann seht ihr auf dem Buchdeckel häufig das Wort überarbeitet. Ich habe herausgefunden, was sie überarbeitet haben. Die Stellen, die diesem Handbuch entsprechen, haben sie herausgenommen. Und der Grund war, diese Stellen entsprachen nicht ihrer Lehre und ihren Predigten. Deswegen mögen wir verstorbene Männer, weil wir kontrollieren können, was sie sagen. Als Wigglesworth noch am Leben war, mochte ihn keiner. Er war gemein, er war roh. Ich meine, ihr hättet ihn nicht gemocht. Dr. Somerall sagte, immer wenn er zu seinem Haus ging, war kein Besucher da. Man sollte doch denken, dass eine lange Warteschlange von Menschen vor seiner Haustür stand. Nein, das war fast nie der Fall. Dr. Somerall Er sagte mir, er konnte jederzeit zu ihm gehen, wenn er wollte. Warum? Weil die Leute Smith nicht mochten. Sie haben ihn zwar zu Konferenzen eingeladen, weil er Wunder vollbrachte, aber ansonsten wollten sie mit ihm nichts zu tun haben. Sie mochten ihn nicht. Sie mochten seine Art, Menschen zu behandeln, nicht. Ihr kennt die Geschichten. Er schlug Leute. Es gibt eine Menge Geschichten dazu. Einmal schlug er einen Mann, der dann zu Boden stürzte. Der anwesende Arzt rief, du hast ihn umgebracht, du hast ihn umgebracht. Die Familie wird dich verklagen, schau, was du getan hast. Wigglesworth drehte sich um und ging einfach weg und sagte, ich weiß, was ich tue. Er ging einfach. Und der Mann, nach ein paar Minuten, jumped up, healed. Und nach ein paar Minuten sprang der Mann vom Boden auf, geheilt. Und mit seinem Krankenhemd, das hinten offen ist, rannte er Wigglesworth hinterher und schrie, ich bin geheilt. Er rannte hinterher. Wigglesworth, und das ist entscheidend, drehte sich nicht um, schaute ihn nie an oder sagte, Ehre sei Gott. Das tat er nie. Es heißt, der Mann lief hinter Wigglesworth her und rief, ich bin geheilt. Aber Wigglesworth schaute nie zurück, hielt nicht an und schenkte der Sache keine weitere Aufmerksamkeit. Warum? Weil es ihn nicht überraschte. Wir müssen Heilung von einem Ereignis zu einer Gewohnheit machen. Wenn du überrascht bist, dass jemand geheilt wird, dann war es nicht dein Glaube, der ihn geheilt hat. Du musst hinter den Punkt kommen, an dem du überrascht bist. Du musst es erwarten. Du musst überrascht sein, wenn es nicht passiert. Ich werde euch dazu ein paar Zeugnisse geben. Ich will euch nur noch schnell was zeigen. Amen? We'll give you some testimonies on that. Just to show you real quick, and then I guess that was my daughter. Das hier war meine Tochter, das war ihre Zunge. Das hier ist etwas drastischer, das war Weihnachten, bevor sie starb. Das war ihre Zunge, größer als meine Faust. Wenn ihr euch fragt, warum ich Krankheit hasse, schaut euch einfach diese Bilder an. Because if you can look at that and not learn to hate sickness and disease, you're already dead and don't know it. Wenn ihr darauf schauen könnt und nicht beginnt, Krankheit und Gebrechen zu hassen, dann seid ihr schon tot und wisst es nicht. Wenn ihr glaubt, ihr könnt eure Krankheit ertragen, geht in ein Kinderkrankenhaus. Wenn euch das nicht zerbricht, dann habt ihr einfach nicht den Geist Gottes. Denn Gottes Geist ist mit Schmerz erfüllt über das, was der Teufel im Leben von Menschen tut. Und ihr müsst lernen, das zu hassen. And you have to learn to hate it. Amen. Well, I think we're just supposed to love. Ich denke, wir sollten nur lieben. Du kannst nicht lieben, ohne zu hassen. Ihr erinnert euch, Jesus sagte, sagt nicht, ihr liebt mich, wenn ihr nicht eure Eltern hasst. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht alles lieben. Du musst Dinge lieben und andere Dinge hassen. Jesus sagt, weil ihr Gerechtigkeit geliebt habt und das Böse gehasst habt, werdet ihr. Das Problem ist, wir wollen mit jedem gut auskommen. Wir wollen von jedem geliebt werden und wollen jeden lieben. Wir wollen New Age Hippies sein. Liebe und Frieden, Mann. Das entspricht nicht der Bibel. Und manche Leute sind der Meinung, wir sollten bestimmte Dinge nicht sagen. Sie bringen Teilung. Okay, das passiert. Die Wahrheit trennt. Nicht jeder möchte die Wahrheit. Und du musst entscheiden, was du willst. Du entscheidest. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen. Ich kam, um ein Schwert zu bringen. Und ich werde die Familie aufteilen. Viele Leute erinnern sich nicht an diese Schriftstelle, weil niemand darüber predigt. Aber ihr müsst erkennen, er kam, um zu trennen. Er kam, um Sünde von Gerechtigkeit zu trennen. Und du sagst, was hat das mit Heilung zu tun? Alles. Alles. Alles.